Jeden Mittwoch um die Bermuda-Funk, dauert alle 23 Uhr, zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Wahaha, Fangulo. Und dabei wie alle saufen, immer stärker aufdrehen, bis man gar nichts mehr versteht. Oi, oi, oi! Oi! Das lasst ihr aufgesetzt, Hose ist und Tanz erfasst. Wir bilden an, außer Atem wann, ist allen egal, ist ja normal. Lasst ihr auf den Boden raus, selbst auf den Regen und Gott. 5, 3, 2, 7, 9! Unprovozierbar! Was an Fragen sollen wir nicht zu einem Faschus sagen, die bald fünf zu Tatern sagen? Eben vor die Kirche klacken, da noch irgendwie selber sagen! Und das ist was der Fick, ich schlafen dann nach Hause schicken! 5, 1, 2, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, ist Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 16.12. ist, dann lasse ich meine Wiederholung. Und zu Gast ist heute der Pablo von der Band Keine Reue. Keine Reue haben wir gerade gehört. Das Lied 51379, das ist die Postleitzahl von Opladen. Ja, also unser kleiner beschissener Stadtteil in Leverkusen. Also mehr oder weniger das Herz von Leverkusen. Ja, ich war ja am Samstag dort. Ja, und habt das mal begutachtet, auch die Kneipendichte. Ja, es ist weniger geworden, aber es ist halt immer noch reicht zum Dichtwerden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Beste ist ja noch, ne, also der Pablo, der jetzt hier neben mir sitzt von Keine Reue, wir haben uns noch, ich könnte ja sagen, wir haben uns noch nie gesehen, stimmt aber nicht, weil ich nämlich am Sonntagmorgen dann um 23:30 war das, glaube ich, ne? Ja, ich war kurz nach, so 22 nach. An diesem Sonntag, morgens um 23:30 dann mit der RB 48 Richtung Köln wieder gefahren bin und du standest die ganze Zeit neben mir. Ja, und zufälligerweise sieht man sich immer wieder. Ja, und habe ich noch gedacht, was ist das für ein Typ hier, ne, so irgendwie... Hat hier der Aufnäher auf dem, ich habe die ganzen Aufnäher so ein bisschen studiert, muss ja mal gucken, ist es jetzt ein Rechtsradikaler oder Linksradikaler oder was weiß ich, oder Christ oder CDUler oder was, ne? Ja, ja, und so 1000 Tonnen Kruppstahl und so gesehen und was war noch drauf? Was steht noch drauf? Fucking angry. Ja, fucking angry, genau. Und da habe ich mir gedacht, ey, eigentlich könntest du jetzt irgendwie blöd anhauen, ne, und fragen, vielleicht will er mal in die Sendung kommen, aber jetzt sitzt er hier. Ich habe ihn nicht angesprochen. Ja, wir haben vorher per E-Mail oder so ähnlich haben wir das Ganze ausgemacht. Ja. Vorher nie gesehen. Ja, da musste ich ja meine 10.000 Fragen klären. Das wie 10.000 Fragen? Ja, was für Lieder brauchst du? Ach so, ja. Oder wie kommst du hierher? Ne? Ja, ja, dieses zum Glück ist das Hochhaus nicht zu übersehen. Ja. Ja, du spielst bei Keine Reue. Eine Oi-Band aus Opladen. So heißt auch das Lied, das wir gerade gehört haben, ne? 51379, das ist die. Ja, Postleitzahl. Ja. Tätowiert auf dem Arm. Auch noch. Da kann ich ja gar nicht mal wegziehen, eigentlich, ne? Ja, aber ich weiß zumindest, wo es hingeht mit dem Taxi. Ja, wenn der Taxifahrer auch früher mal Postbote war, dann vielleicht schon. Ja. Welcher Taxifahrer kennt sich mit Postleitzahlen aus? Ja, da durch das Lied hat er auf jeden Fall ein paar Leute, die ich kannte, die frisch hingezogen haben, hat die Postleitzahl kennengelernt. Mhm. Ja, schön. Ja, Pablo, mal zu dir. Wir haben uns ja vor, du warst ja höchst pünktlich. Du warst ja nicht irgendwie um 7:30, sondern schon früher. Haben uns ja ein bisschen unterhalten. Und was ich dann erfahren habe, dass du ja irgendwie, dass du ja gar kein hier reinrassiger Deutscher bist, sondern du hast ja noch einen Ausweis aus Südafrika. Genau, Südafrikaner. Du bist in Südafrika aufgewachsen? Ja, also ich 14 Jahre lang habe ich halt in Südafrika gewohnt. Und dann bis zu deinem 14. Lebensjahr. Genau. Ja. Also born and bred, wie man auf Englisch sagt. Mhm. Und ja, dann mit 14 halt hier rübergekommen. Und ja, seit 10 Jahren wohne ich halt in Deutschland. Und auch in Opladen oder wie? Ja, ja, auch Opladen. Also direkt von Südafrika nach Opladen? Ja. Und wie warum nach Opladen? Warum nicht woanders hin? Ich meine. Eine damalige Schulfreundin von meiner Mutter hat halt in Leverkusen gewohnt. Und dann sind wir halt hingezogen. Und für die Anfangszeit, weil wir keine Bude hatten, haben wir halt bei der für die ersten 3 oder 2 Monate gewohnt. Ja. Ja. Und dementsprechend hat es sich halt so ergeben, weil hier unsere wenigen sozialen Kontakte waren, dass wir halt dort geblieben sind. Und bist also so ein typischer Migrant? Ja. Ja. Konntest du Deutsch? Nee, ich konnte kein Deutsch. Also als ich nach Deutschland kam, ich konnte Scheiße, also die Schimpfwörter kennt man ja immer zuerst. Ansonsten halt, ich kein Deutsch verstehen, nichts Deutsch verstehen und nichts Deutsch sprechen, also höchstens so ein bisschen Afrikaans, was war so, was ich aus meiner Sprachkenntnisse am ehesten zu Deutsch war. Aber das war jetzt auch nicht gerade hilfreich. Ja, aber du bist ja eigentlich deutschstämmig? Ja. Also du hast ja schon einen deutschen Ausweis gehabt, bevor du irgendwie herkamst, oder? Ja, genau. Also ja. Es ist halt so, dass die meisten Leute, jetzt sag ich mal, die weiß sind halt, die außer halt jetzt die Buren, die kommen aus einer, also meistens aus so einer also die Familienchronik ist halt, Familiengeschichte ist halt so aus einer Kolonisation halt her. Und dadurch haben die meisten Leute einen Doppelpass, also einmal den südafrikanischen oder den... Der wird dann über Geburt hinweg weitergegeben, also über Generation zu Generation? Ja, genau. Du musst wahrscheinlich immer dann wieder zur deutschen Botschaft rennen und dein Kind anmelden, oder wie? Ja, man rennt halt hin, meldet sein Kind an und sagt halt. Warum legt man da so viel Wert drauf? Ich meine, wenn man da wohnt und das ist zum Beispiel ist das aus hilfreich für man. Aus Sicherheit, Sicherheitsgründen irgendwie so, dass man sagen kann, dass man immer die Möglichkeit hat, da wieder zurückzugehen, oder? Ja, das auch. Also, das ist, also gerade Afrika ist halt ein Kontinent, das mehr oder weniger aus politischen Spannungen besteht. Der südliche Teil ist halt zwar sicherer. Ja. Aber Südafrika, ich meine, ich kenne es noch mit der ganzen Apartheidspolitik. Du bist jetzt aber jüngere Generation. Ja, ich bin also 91 geboren. Das ist halt das Jahr, wenn ich richtig meine Erinnerungen, das ist so das Jahr, wo Nelson Mandela halt freigelassen wurde. Und ich glaube, 93 wurde er halt der erste schwarze Präsident halt von Südafrika halt. Also ich bin halt die Generation, die geboren ist, halt die gar nichts mit Apartheid zu tun hat. Ja, aber in den Köpfen ist es wahrscheinlich trotzdem noch drin gewesen. Ja, oder natürlich. Ist immer noch drin, ja. Ja, es ist halt das ist halt ein System, das ging von, ich glaube, 30er oder 40er oder vielleicht noch früher halt. Und es hat sich halt bis den 90ern, Anfang 90ern durchgesetzt. Ja, und warum seid ihr wieder hergezogen? Oder warum seid ihr hergezogen? Auch ganz einfach, Wirtschaftsflüchtling. Wirtschaftsflüchtling? Ja. Also es ist einfacher, also in Deutschland verdient man halt besser und dementsprechend ist es halt einfacher, einen Lebensstandard zu haben als hier in, als bei uns in Südafrika halt, also gerade bei uns in der Familie. Ja, du warst also so einer also da muss ich mal an die Antwort denken. Oh Mann, ja, ich kann die nicht aufstehen, aber... Nee, überhaupt nicht. Nee, ich bin kein Freund davon. Ich finde, sag immer, das ist das Beschissenste, was aus Südafrika rauskam, aber... Also ich meine, die Videos sind doch witzig, oder? Ja, den Humor würde ich jetzt nicht abschreiten. Den finde ich ja großartig, aber die Musik kann ich halt mit gar nichts einfangen. Ja. Also mein Mitbewohner ist ein großer Fan davon, ich aber nicht. Halt. Ja, aber kann man sich das so ungefähr vorstellen, so wie die in diesen Videos, dass du so aufgewachsen bist, also in so... Meinst du jetzt so dieses abgeschlossene, so Suburbia-mäßig, so keiner kommt rein? White Scum? Nee. Oder also wart ihr privilegiert deswegen, weil ihr Weiße wart, oder wart ihr nach der Apartheidspolitik dann eher diejenigen, die dann irgendwie... Also ich sag mal... Weil ihr keine Großgrundbesitzer, sonst wäre ihr nicht hergekommen, oder? Also meine Familie sind also beziehungsweise Gärtner, die hatten halt Landschaftsbau und wir hatten halt eine Farm. Und dann halt später, dann hast du dieses typische Städtleben mit so Apartments und so ein Kram halt. Aber ich würde jetzt sagen, also ich persönlich aus meiner Hinsicht würde sagen, dass wir nicht privilegiert waren, weil meine Mom hat praktisch 3 Kinder hochgezogen mit 2 Jobs gleichzeitig und von einer Schuldenfalle zum nächsten halt. Alleinerziehende Mutter, klar. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da irgendwie so dieses White Privilege, keine Familiendynastie so dahinter gestanden. Ja, nicht da, dass man halt so von lebt, dass man, weil der Urgroßvater so und so viel verdient hat, dass man bis heute immer noch von seinem Reichtum leben kann. Ja. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Also auch nicht von meinem Vater aus. Also mein Vater ist ja immer bis heute immer noch ein Gärtner halt. Und deine Mutter und dein Vater sind alle beide deutschstämmig. Ja, genau. Also. Also die haben so ineinander, die haben sich ja nicht vermischt, sondern die sind dann trotzdem alles unter ihresgleichen. Ich bin halt in Südafrika aufgewachsen und da hat man halt nicht so wie in Namibia so eine deutsche Gemeinschaft. Mhm. Also bei uns in Südafrika ist halt, also in meiner Gegend ist eigentlich hauptsächlich die Engländer und die Buren. Also die Buren sind die Holländischstämmenden. Ja. Bur bedeutet halt Bauer. Mhm. Und die Buren waren halt die ersten, die halt in Südafrika kolonisiert, mehr oder weniger, oder einen Neuanfang von Europa gewagt haben. Und ihr kamt aus Namibia, ne? Ja, genau. Und wart ihr dann irgendwie Ausländer dort oder... War das irgendwie alles überhaupt eins? Nicht. In Südafrika herrscht halt die Mentalität, jeder ist Südafrikaner, egal von seiner Herkunft oder von seiner, sag ich mal, Ethnie oder... Das klingt nach Einwanderungsland, also... Okay, ja, ne? Man sagt ja auch Rainbow Nation halt. Das legt auch großen Wert darauf. Und sobald du halt, also zumindest wo ich aufgewachsen bin, wenn man in Südafrika wohnt und sich da, sag ich mal, heimisch fühlt und, sag ich mal, mit der südafrikanischen Kultur sich verbunden fühlt, dann ist man Südafrikaner. Das hat halt nichts damit zu tun, von wo man herkommt. Also ich bin dann immer noch ein Deutscher, aber ich bin halt Südafrikaner. Oder du bist halt immer noch... Ja, pass mal auf, du bist Deutscher, obwohl du Deutschland damals nie gesehen hast. Oder? Ja, ja. Also es ist halt nur, dass ich deutschstämmig bin. Also bist mit 14 zum ersten Mal hast du deutschen Boden. Ja, genau. Geküsst. Ja, weniger geküsst, sondern mehr. Ich habe 60 Kilo Gepäck geschleppt und meinen Rücken kaputt gemacht, aber ja, so war es ungefähr. Ja. Und da kann man halt... Also wirst du immer identifiziert, also du hast dich selber auch als Deutscher irgendwie gesehen, obwohl du gar keine Ahnung gehabt hast von dem Land eigentlich, oder wie? Ja, also ich habe, ich habe mich als Deutschstämmiger ich habe mich halt als Deutschstämmiger gesehen, aber eigentlich als Südafrikaner. Also das waren halt die üblichen, man zieht man den Deutschen ab und zu mal ab, aber du warst halt nicht so der Deutsche, sondern wie man es verstehen würde, du warst halt einfach nur der Südafrikaner mit den deutschen Wurzeln halt und das war's. Ja. Und wie war deine Schule? War das gemischt? Also schwarze, weiße, alles zusammen? Also, halt haben sich dann die Weißen irgendwie so, gab es dann so eine kleine Trennung irgendwie so auf dem Pausenhof oder? Nö, alles das durcheinander? Überhaupt nicht, also das, wir waren Jungs, die Scheiße gebaut haben gemeinschaftlich und das war jetzt hier nicht in etwas, wo man drauf Wert gelegt hat, dass auch wenn Apartheid weg ist, dass die Weißen in die Ecke sind und die Schwarzen und in die Ecke. Wo war das in Kapstadt oder wo war Also ich komme aus dem Garden Route, das ist 600 Kilometer entfernt. Das ist so eine kleine Backpacker-Gemeinschaft aus mehreren kleinen Städten. Mhm. Also das ist so Muscle Bay, George Wilderness, Neisner. Am Meer? Ja, ja, genau. Ah. Und zur Schule bin ich halt, also meine Hauptgrundschulzeit habe ich halt in Port Elizabeth verbracht, also in die Nähe davon. Was heißt Pack? Backpacker-Gemeinschaft? Backpackers sind so, das sind meistens so die Hippies oder Studenten aus der aus Europa oder aus von uns halt, die nehmen einen Rucksack, klappen sich da rum und gehen von Stadt zu Stadt und also deswegen halt Backpacker. Und also eher Weiße dann? Also nicht so Township-mäßig oder so. Nee, aber auch Schwarze halt. Das ist halt das mehr oder weniger die so Mittelstand-Kinder, die so da mal ein bisschen Abenteuer. Halt, ne? Ja, genau. Von einem Standpunkt zum nächsten halt und gehen halt warst von einer. Warst du seit deinem 14. Lebensjahr mal wieder dort? Nee, ich bin hier geblieben. Das ist halt ziemlich. So als Urlaubmäßig mal oder so? Nee, ich. Kein Bock mehr. Doch, Bock hab ich, aber es ist halt teuer. Ich meine, so ein Flug ist. Ja, also Flüge kosten heutzutage nichts mehr, ne? Da kriegst du ja irgendwie. Ja, aber bis dahin halt so mal 800 Euro halt übrig zu haben für hin und zurück ist schon viel Geld. Mhm. Ich meine, ich würde halt ganz gerne wieder rüber, aber. Kannst du ja auch als Reiseführer da mal anbieten, ne? So irgendwie, holst du 10 Leute zusammen und dann fährst du mit denen, machst du eine kleine Journey, ne? Und zeigst schon irgendwie Sachen, die man halt so als Normaltouri halt nicht sieht. Da haben wir uns als Kiddies besoffen und da haben wir. Ja, genau, ja. Ja, und das ist ein Strand und da hinten sind die anderen Touristen. Mach Fotos von denen. Warst du schon mal in Kapstadt? Ja, ja. Oder in Johannesburg? Nur im Flughafen. Ja. Also, ich bin halt meistens halt so im Eastern Western Cape geblieben. Wenig. Aber ich meine, ein bisschen ranfissen am Seite, wir haben die südlichste Skipiste im Drachensberg. Also man kann auch Skifahren. Aha. Ja. Es ist halt eine Gebirgegegend und das ist halt ziemlich hoch und da haben die eine Skipiste. Und auch gleichzeitig Strand. Aus Prinzip ja. Nee, das ist mehr im Land Indern. Also es ist in der Transkei, das ist so eine Gegend, das ist ganz berühmt halt für die Berge und das ist halt ziemlich hoch und da haben die anscheinend eine Skipiste. Ja, aber das ist jetzt schon lange her. Wie alt bist du jetzt? 24. 24, ja, mit 14. Also vor 10 Jahren war das. Ja. Ja, du hast dich jetzt wahrscheinlich ganz gut akklimatisiert. Ja. Ja, aber da du ja deutschstämmig bist, hast du mir vorher schon im Vorgespräch erzählt, dass du auch in der Familie wurde Deutsch geredet. Ja, also bei uns in der Familie halt, also bis in so im 6. Lebensjahr war ich halt zweisprachig groß geworden. Als deine Eltern noch zusammen waren? Oder ja, wie? Genau. Ja. Also Afrikaans und Deutsch. Mhm. Und dann ab dem 6. Lebensjahr lernt man Englisch und es ist halt Speak English or Die. Also Prinzip halt so war es halt bei mir. Was mich halt wundert, ne, wenn ihr euch in Deutsch unterhalten habt, ne, und deine Eltern ja nicht irgendwie ursprünglich aus Deutschland kamen, sondern wie du gemeint hast, 6. Generation oder was, ne, da unten aufgewachsen sind und eine Sprache sprechen, die ja über 6 Generationen sich auch natürlich verändert hat. Was kommt da von Kauderwelsch dabei raus? Also ist es, ich meine, es gibt ja so, ich habe mal so eine Doku gesehen über amerikanische Familien, die da irgendwie auch in der 10. Generation da leben und dann irgendwie immer noch so ein bisschen hessisch reden. Ja. Und es hört sich total skurril an. Man versteht ja sogar irgendwie noch teilweise was. Also da kann man das halt noch gut verstehen, weil es ist. Weil es wird ja nicht über Schrift oder in Schule vermittelt, sondern nur. Schulisch schon, also in den, also zumindest in Namibia, weil die haben halt durch die Kolonisation haben die halt eine sehr große deutsche Gemeinschaft halt. Gibt's ja deutsche Tageszeitungen halt, und sowas, ne? Ja, gibt's halt deutsche Schulen, gibt's halt die Kaiser Wilhelm Straße und da gibt's ja auch noch das gute deutsche Bier halt und dementsprechend halt, da haben wir halt so ihre kleine Gemeinschaft. Und dadurch ist halt die Sprache, würde ich sagen, ist halt so 80-90% immer noch normales Deutsch. Aber da ist halt die anderen 20-10%. Wohl 80-90% normales Deutsch gibt es ja auch in Deutschland nicht. Hör mir zu, ne? Ja, ich meine, verglichen. Ja. So ganz platt gesagt. Ja. Und dann gibt es halt immer die einzelnen Begriffe, die man dementsprechend aus dem Afrikaans oder im Englischen oder die jeweilige einheimische Sprache halt. Und was war so die Schulsprache, die du so gelernt Englisch hast? Die war Englisch. Aber da gibt es auch, je nachdem, da gibt es auch Afrikaans-Schulen halt, oder hauptsächlich nur auf Afrikaans unterrichtet wird. Oder gibt es halt, also Afrikaans wird auf jeder Schule unterrichtet. Afrikaans ist die Burensprache, ja, ne? Ja, genau. Das ist dann so eine Art Holländisch. Ja, Altholländisch, das sich, also man sagt bei uns immer, das ist eine Hausfrauen- oder Sprache, weil die Sprache sich entwickelt hat in den Küchen von den Hausfrauen. Mhm. Und dementsprechend hat sich aus Holländisch und die jeweilige Volksgruppe, was sich halt da gesiedelt hat, weiterentwickelt hat, sodass halt dann den französischen Einfluss durch die Hugenotten, dann hast du halt den englischen Einfluss, dann hast du ein paar deutsche Begriffe drin, dann hast du halt ein bisschen Corsa halt. Und aber die muss ja dann irgendwann mal festgelegt werden. Ne? In Deutschland gibt es ja den Duden Verlag oder sowas, ne? Die dann irgendwie sagen, jetzt gibt es neue deutsche Rechtschreibung oder sowas, ne? Da muss ja auch dann auch irgendjemand dafür sorgen, dass man sich, dass man ein Diktat schreiben kann in der Schule, ne? Kann ja nicht jeder schreiben, wie er will. Ja, ne? Also das ist, aber es ist halt, ist es die offizielle Sprache in Südafrika, Afrikaans oder? Wir haben 11 offizielle Landessprachen. Offizielle? Afrikaans ist eins davon. Also diese Beamtensprache, oder wie man so sagt, ja, ne? Wenn man so ein Formular ausfüllt, in welcher Sprache ist es? Kannst du auf Afrikaans, Englisch, Xhosa, Swahili, Zulu, du hast die Stück, wenn du Stress mit einem Beamten hast, je nach Landesgehen, kannst du dich meistens auf 3-4 verschiedene Sprachen zusammenscheißen lassen. Und hast du mit Leuten auch Kontakt gehabt, die jetzt zumindest Zulu oder Swahili gesprochen haben? Nee, Zulu nicht, das ist aus Durban. So weit weg, oder was? Ja, genau. Ja. Bei mir in der Gegend, das war Xhosa, was hauptsächlich gesprochen wurde. Xhosa. Xhosa. Und haben die auch? Ich spreche bei das Xhosa aus, aber. Ach, die Klicklaute oder was? Ja, genau. Die Betonungen halt in den meisten afrikanischen Sprachen, also zumindest im Xhosa-Bereich, so gibt es halt die Betonung mit so einem Klick halt. Aha. Aber es ist halt jetzt nicht verstärkt wie in San, das ist halt, was die Busmänner sprechen, das ist halt fast nur aus Klicklaute. Aha. Haben die, können die das auch schriftlich wieder? Ja, ja. Gibt es, was sind das für Buchstaben? Ganz normaler lateinischen Alphabet. Aha. Das ist halt so, die hatten halt damals halt kein eigenes Alphabet und das wurde halt, hat man halt den lateinischen Alphabet übernommen. Also beziehungsweise ja, was nenne ich den lateinischen, arabischen halt. Und dann dazu gibt's, was auch ziemlich lustig ist, oder was ich immer so empfinde, ist halt, die hatten halt Begriffe, was die halt im Xhosa nicht hatten, wie Tisch, so, dann haben die einfach ein I davor geteilt und den Afrikanern so Itafili halt, und das ist halt Tafel. Mhm. So, ich meine, oder hier Fernseher ist E-Television oder sowas, oder irgendwie Telly was. Mhm. Aber das, also nur auf eine Schule haben wir halt Kurse als extra Unterricht gehabt. So, also meistens ist halt immer Englisch und Afrikaans, was unterrichtet wird. Und wie war das dann hier denn zum ersten Mal hier in Deutschland? Ja, schrecklich. Bei mir war es halt, wir sind halt relativ kurzfristig oder nicht geplant. Also ich nach Deutschland, das war geplant, dass ich später komme, aber das war damals, war es mehr oder weniger gefühlt auf heute auf morgen halt in Deutschland. Und dann stehst du halt auf Kopf, fremde Kultur, fremde Sprache und alles ist dir fremd. Und ja, du hast ja halt die Schule abgebrochen dort unten, ne? Ja, ich bin halt mitten im Jahr mehr oder weniger abgebrochen, bin nach Deutschland gekommen und habe dann 2 Monate zu Hause rumgehockt und dann war ich wieder in der Schule. Mhm. Und ich meine, du sitzt halt hier und hast halt keine Freundinnenkreis, Bekanntenkreis, kennst keine Leute und du stehst halt als 14-jähriges pubertierendes Kind mitten in Deutschland und du kannst halt nichts mit dir anfangen. Du kannst ja die Sprache nicht. Ja, oder konntest du die Sprache? Nee, gar nichts. Kein Wort, obwohl damals irgendwie noch. Nee, obwohl du Deutsch geredet hast oder irgendwie. Ja, also ich hab's halt komplett verlernt. Ja, klar. Man konnte so 1-2 Wörter verstehen. Also desto mehr Fernsehen man geguckt hat, desto besser konnte man das verstehen. Mhm. Aber das hat ja auch 2 Jahre gebraucht, bevor ich irgendwie halbwegs fließend Deutsch verstand. Hast du das intensiv dann irgendwie in der Schule gemacht oder wo? Oder ich also ist nebenbei so Learning by Doing gelernt. Ja. Ich hatte halt das den Glück, dass also dass hier keine englischsprachige Gemeinschaft ist oder beziehungsweise Community, also wie hier die Türken, Araber, beziehungsweise je nachdem, waren die Hauptausländer halt oder Russen, und dementsprechend sitzt du halt da und du musst Deutsch lernen, alleine irgendwie dich mit irgendjemand zu verständigen halt. Ja. Und und weil ich halt jünger war, da geht's halt schneller. Mhm. Und ja, das war so. Warst du ein bisschen erstmal auf die Hauptschule wahrscheinlich gekommen? Ja, Ausländer direkt Hauptschule. Ja. Weil angeblich auf der Hauptschule kriegt man die beste Förderung. Da sitzt du auf der Hauptschule, kannst halt drei Worte und bitte und danke sagen und dann, ja, du hast ganz genug Deutsch, aber im Endeffekt verstehst du einen scheiß Dreck halt. Wie ging es denn weiter? Ja, dann wurde man sehr häufig auf Förderunterricht geschickt. Also meine Mama hat da sehr viel Wert darauf gelegt. Man muss die Sprache verstehen, Junge. Und sie konnte die Sprache? Ja, ja, meine Mom kann halt, also die kann fließend Deutsch, Afrikaans und Englisch. Mhm. Und das dementsprechend, also es hat ja trotzdem eine Weile gebraucht, bis man wieder reinkam, weil es halt nicht eine aktiv benutzte Sprache ist von der. Ja. Aber die kann dort, also die kann auch fließend schreiben und alles halt. Mhm. Ja, das so einfach. Ja, wie ging es dann weiter? Denn, also, Hauptschulabschluss? Ja, dann ja, so von der Hauptschule bin ich halt auf dem Gymnasium gelandet. Aha. Wie geht denn das? Also muss man auf der Hauptschule, ab der 10. Klasse hat man halt, macht man halt Realschulabschluss, also zumindest damals war es auch Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss. Aha. Und ja, dann habe ich halt Realschulabschluss gemacht, halbwegs gute Noten gehabt und dann war ich auf dem Gymnasium für ein Jahr lang, was ich dann raus festgestellt habe, dass mein Deutsch nichts gut gesagt. Also ich kann keine 3 gerade Sätze schreiben ohne 10 Rechtschreibfehler oder Grammatikfehler. Und dann habe ich irgendwann kapituliert, weil nach einem Jahr und habe dann irgendwie die Rest der Zeit einfach nur abgesessen, weil das auch wegen Spanisch lernen. Das ist eine Scheißsprache. Das geht so Gymnasiumstandard. In einem Jahr musst du eine Sprache lesen, ach so, und schreiben können, ja, und flüssig reden. Und dann stehst du noch da und hast noch dein Deutschproblem. Und ja. Oh. Aber Englisch war ja schon bei dir drin, ne? Ja, ja. Das lief ja schon, ne? Also das hast du schon mitgebracht. Ja, da habe ich mich auch sehr häufig mit den Lehrern gestritten, weil das ist immer dieses, man muss dieses Britisch-Englisch lernen. Das ist ach ganz so, was, ja. Snobte. Also vor allem, es gibt nicht so das Britisch Englisch. Ich meine, jede so Gegend in England hat irgendwie so einen eigenen komischen Akzent, ja, Dialekt. Das belustigt mich ja auch immer, wenn ich irgendwelche Sachen in Englisch ausspreche, dass sich Leute bei mir beschweren, weil ich nicht richtig ausspreche. Denke ich mal aber auch, es gibt ja Englisch, ist ja in Indien wird Englisch geredet, ne? In Südafrika wird Englisch geredet. Welt spricht halt Englisch. Ja, genau. Und jeder spricht es aus, wie er Bock hat. Ja. Warum darf ich das nicht? Ich hatte das jetzt in der Ausbildung, eine ziemlich coole Englischlehrerin, die kam aus Jamaika halt. Ja. Und die hat ja auch einen sehr starken jamaikanischen Akzent. Und ich saß da schon mit so einem Grinsen, weil ich liebe diesen Akzent. Ja. Und so. Und die war echt cool, denn die meinte halt so, ich bringe euch nur die Sprache bei. Dann saßen wir halt im Unterricht halt so, ich spreche mit, so mit meinem komischen südafrikanischen Dialekt. Mhm. Und das war so, ja, ich weiß, du kannst das, du machst ja auch alles richtig. Und dann stehst du halt nicht irgendwie vor so einer komischen Englischlehrerin, die da Englisch studiert hat und ab einmal, zweimal im Jahr nach England fährt und dann zwingt alle Leute müssen so dieses British Englisch sprechen. Ja, TH und so ein Quatsch halt, ne? Ja. Gibt es auch bei euch? CH. TH. Diese Ja, ich meine, es ist ja egal, ne? Auch wenn man es nicht richtig aussprechen kann. Ja. Gibt es ja wahrscheinlich auch auf der englischen Insel, also auf der britischen Insel, gibt es wahrscheinlich auch einige Ecken, wo das gar nicht ausgesprochen wird. Ja, die betonen das alles. Also ich meine, wenn du welche Rednecks halt aus dem tiefsten Süden zuhörst, dann denkst du ja auch, wenn du halt keinen Muttersprachler bist, denkst du einfach, what the fuck sprechen die denn da? Mhm. Also das ist fast eine eigene Sprache, aber das ist, oder wenn du halt einen sehr starken irischen Akzent hast, das ist je nachdem. Ja. Also betont wird es immer gleich, aber es je nach Akzent wird es immer so anders ausgesprochen. Ja, nun gut, also du hast dann irgendwann dann mal deine Ausbildung angefangen und zu Ende bekommen, ne, als Heilerziehungspfleger. Ja, genau. Ja. Und bist jetzt auch in dem Beruf aktiv? Nee, ich momentan Zeitarbeiter im Altersheim. Also also ich meine, die alten Menschen sind zwar alle behindert, aber das ist nicht der klassische Behinderte, das ist eher so alt und behindert. Das machst du jetzt halt gerade vorübergehend um die Kohle. Ja. Der Kohle willen. Ja, die Miete bezahlt sich nicht von alleine. Und so schön bin ich auch nicht zum Anschaffen. Ja, da habe ich dich ja wahrscheinlich auch getroffen, da bist du zur Arbeit gefahren, ne? Ja, da, wo ich da irgendwie in Opladen an der Haltestelle stand. Ja. Ja, keine Reue. Ist es deine erste Band? Ja, von mir aus schon. Von den anderen ist es wahrscheinlich die 10. oder 20. Wir haben alles Bandhuren. Und was ist euer, was ist so euer, was hat euch dazu geritten, eine Band zu gründen? Also am Anfang war es halt nur ich und der Stevo, unser Hauptsänger. Also ich bin eher so Background-Gegrill und Prolet. Und der Stevo halt, ich und Stevo saßen da und wir dachten halt so, ja, muss man ein bisschen mal mehr so provokant Assi-Punk-Rock mal machen halt so, ne? Ja. Und drauf scheißen auf irgendwelche Werten und Normen halt. Und daraus. Das, was Punkrock ja ausmacht, ne? Ja, genau. Eigentlich. Also zumindest von mir aus kann ich das sagen, das war halt für mich persönlich, ich hatte irgendwie die Schnauze voll von irgendjemand sagt, du musst so denken, du musst das und das machen. Und ich meine, jeder so immer die 10 gleichen Thematiken ansprechen. Ich meine, gut, wir sind jetzt auch nicht höchst intellektuell und bei uns ist nur Saufen und Scheiße bauen. Aber das war so für uns halt so, einfach nur mal ein bisschen Scheiß drauf einfach mache. Ja. Probt ihr auch regelmäßig? Nee, höchstens vor Auftritt. Ja. Was war euer letzter Auftritt? Da waren wir hier im Sinners Club in Opladen jetzt am 5. Ach stimmt, habe ich gesehen. Ne? Ja. Ja, das war erstaunlicherweise nach 3 Proben ein halbwegs erfolgreicher... Wie viele Lieder habt ihr im Programm? Ich glaube, wir haben 15. Aber 15 Lieder? Ja. Ey, das reicht ja. Ja. Das reicht also, ja. Ich damit hatte auf die Bühne. Angst, dass wir die halbe Stunde nicht hinbekommen. Ja, ja, das reicht. Kurz sind. Nee, da kann man es ja noch wiederholen oder so, ne? Ja, das hatten wir beim ersten Auftritt. Ja. Dann hatten wir unsere 10, 11 Lieder und dann wie Cantina-Band, ey, nochmal das gleiche von vorne und dann wieder die Playlist durch. Ja. Ja, perfekt. Ja, keine Reue. Wir spielen jetzt Anti-Bonehead, oder? Oder was soll man spielen? Oder was sagst du? Ich weiß ja, das ist aber so. Du darfst was, aussuchen, was, du hast ja die Musik mitgebracht. Ja, machen wir einfach Heil Harald aus Prinzip. Heil Harald, okay. Ja. Um was geht's denn da in dem Lied? Harald ist ein Kumpel von uns und wir haben den ein Lied gewidmet. Mit Heil Harald. Was erzähl mal was dazu. Wir fanden. Also eigentlich heißt er Harald Moritz und wir hatten irgendwie spaßhalber haben wir den umgetauft, also der wurde umgetauft zu Harald und um damit da irgendwie der Name halbwegs stecken bleibt, haben wir halt ein Lied über Harald geschrieben. Ah, ja. Ja, mit einem aktuellen Intro, das ich jetzt hier frecherweise vorgefügt habe. Ja. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und ich kann sagen, in manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung. So, der Rödi ist gleich wieder da. Ach, der ist da. Und ja. Nicht das, ganz hoch, nicht ganz okay. Hoch, nur so ein da, bisschen, ja. Bis 10, ne? 0 auf ja. 0, ja. Ja, ich Technik nah. Ja. So, jetzt, ja, ich habe eine Minute hat nicht gereicht für meine wichtigen geschäftlichen Sitzungen. So, kommen wir wieder zu dir. Du bist hier Gast. Mach mal den Regler wieder runter, ist zu leise, ist zu laut. So. Ah, okay. Prost erstmal. Ja. Cheers. Frustus ist jetzt auch im Chat, ne? Siehst du hier? Ja, ich sehe den Frusseldorf. Ja, ja. Und der Hoshi hat auch mal wieder eine richtig gute Frage, ob du in Klicklautsprache sprechen kannst. Ich kann keine Klicklaut, also das bisschen, was ich halt so von Cosa, also den einheimischen Stamm, der bei aus mir ausgehen kann, sind so 3-4 Wörter. wie Molo ist so eine Grußformel, guten Tag, guten Abend. Mach mal. Dann haben wir... Beispiele. Inyoka, also ich kann das auch ein bisschen betonen. Inyoka ist... Das hat jetzt aber nicht geklickt. Das klickt nicht immer. Ja, nicht immer. Also, ach so. Oder ich kann es nicht gut. Ja. Inyoka ist Schlange, dann hast du Inyama, das ist also Essen, glaube ich, Fleisch. Mhm. Dann, ich glaube, das war's. Also, was mir jetzt auf Anhieb einfällt. Ja. Aber wir hatten das halt nur kurz im Unterricht und von den Kollegen, die mir das beigebracht haben, hatten immer sehr große Lachanfälle und sehr viel Spaß, dass bei, sag ich mal, gerade Leute, die nicht aus Südafrika kommen oder Leute, die es nicht so aussprechen können, die fanden es zum Schreien. Ja, ich finde es halt interessant, ne? Mhm. Gibt es ja auch, glaube ich, auf anderen Kontinenten, glaube ich, auch in Asien irgendwie, gibt es, glaube ich, auch so klicklaute Sprachen. Ja. Ich meine, es liegt da ziemlich nahe, ne? Ja, ja, Asien. Naja, was ich halt eher interessant finde, ist halt hier aus dem diesen Kehlkopfgesang aus dem Mongolei, also wo die Oberton. Ja, genau. Finde ich also von den Gesangsart finde ich halt ziemlich interessant. Ja, kann man alles irgendwo einbauen, ne? Mhm. Kann man sich alles zusammenklauen und dann irgendwas Neues draus basteln. Ja, dann einen fetten Bass drauflechten und dann hast du Drum Bass. Wahrscheinlich, ja, genau. Frage an Pablo, wie sieht es denn mit Olli und Punk in Südafrika aus? Mit Oi und Punk in Südafrika aus? Also mit Oi gar nichts. Ja, wie gesagt, du bist jetzt 10 Jahre draußen, ne? Ja, ich habe halt sag ich mal, bei mir hat Punkrock sehr spät angefangen. Und, wann denn? Mit 18. Mit 18, also, ja. Ja, ich fand es zu spät. Ja. Also was ich halt so nachrecherchieren konnte, halt im Internet, jetzt hier über Punk halt, also Punk gab's, also was ich kennengelernt habe, das war höchstens so Skatepunk und sehr schlechter Ska-Punk, was ich bis heute nicht ausstehen konnte. Mhm. Also gerade Skatepunk, weil das ist irgendwie zu fröhlich und zu happy-goey. Aber und dann gab's halt ziemlich gute Gruppen wie National Wake. Mhm. Zur Apartheid-Zeit, die waren auch, also ich habe ein bisschen über die Band nachgelesen, die hatten auch ziemlich viele Probleme, weil das eine gemixt rassische Band war halt. Mhm. Und da gab es halt auch Bands wie, verdammt, wie heißt die? Ich habe die sogar heute mitgeschleppt. Haben wir die dabei in der Playlist? Oder? Nee. Warte, Power Age. Die war ja auf WMA, ne? Ja, stimmt. Ja. Also Power Age war dann auch ein von den Bands, also mit Lieder wie Smash the AWB, also das ist die Afrikaner Widerstandsbewegung. Mhm. Das sind so unsere heimischen Neonazis, von denen kommt halt übrigens die Triskele, halt so die 3-7, ne? Das haben die halt gemacht, weil das halt... Das Hakenkreuz mit drei Dingern da. Ne? Ja, genau, das sind eigentlich 3-7, ne? Das haben die gemacht als Antwort auf 666, weil 666 ist ja satanistisch und die 3-7 sind ja alle natürlich strenge fromme Kirchengänger und deswegen die halt 3-7, weil es Gotteszahl ist oder irgendwie so ein Scheiß. Ja, so. Die 7 Aposteln und so, ne? Kennt man ja. Ja, Bullshit. Ja. Hitlerwende. Ja. Ja, der Hoshi fragt nochmal irgendwie, welche Band dich vor 6 Jahren angefixt hat, wie du auf dem Punkrock-Zug aufgesprungen bist. Also bei mir war es halt so, mein Punkrock-Zug war, ein Kollege von mir hat dann immer vom Punk'n Pott erzählt und ich bin immer ein Freund vom Asoziales Danebenbenehmen. Und dann dachte ich, ja, fahr ich mal mit, Scheiße bauen kann man immer. Ja. Und dann so die ersten Bands halt so, es waren halt mehr, also die mich so angefixt haben, war es halt so Kassierer, Chaos UK, auf Anhieb sind das eigentlich die ersten, die mir da so, die mir einfallen. Ja, wieso? Irgendwie ironischerweise. Dann. Ist ja egal. Ja. Ist ja egal. Meistens hat es ja auch wenig. Und Sex Pistols, auch wenn du die nicht magst, das war tatsächlich so die erste Punkband. Da hängt halt das Plakat, ne? Weil ich halt das mit. Ich glaube, mit 14 Jahren aus dem Schul, wie war das irgendwie? Ja. Ich war da irgendwie im Schüleraustausch in England. Ja. Hab das mit 14 gekauft, irgendwie in so einem Plattenladen. Und seitdem habe ich das Plakat. Ja. Ne? Also es ist eigentlich eher so, dass es schon so lange existiert, ja, als dass jetzt die Band, feiere ich jetzt nicht ab, aber die haben auf jeden Fall historisch irgendwo schon irgendwie ihre Spuren hinterlassen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, anfangs war es bei mir halt nicht ziemlich viel Querbeet, also alles Mögliche und sich einfach so ein bisschen reinhunden und finden halt so, was man so mag halt. Und dann bin ich halt auf den Eu-Kram gelandet, beziehungsweise auf den Wahrscheinlich über den Freundeskreis auch, ne? Weniger, also nee? Bei mir im Freundeskreis bin ich so der einzige Skin halt. Mhm. So meine damaligen Punker-Kollegen sind leider Gottes Hippies geworden. Ja. Und ja, Müsli ist gesund. Ja, nicht gesund. Ja, das Müsli hat Mut. Was hat es? Das Müsli hat Mut. Mut? Ja. Nee, aber so anfangs war es eigentlich komplettes Querbeet halt, was ich halt gehört habe. Mal ein bisschen das, mal ein bisschen das. Ich mochte halt eher so dieses, eher, also bis heute eigentlich immer eher so ranziger, alles, was irgendwie so ranzig geklangen hat. Mhm. Kotzbrocken und so ein Kram halt. Alles ist einfach. Ja, einfacher. Ja, einfach, ich bin ein einfacher Mensch. Ja, ich ja auch ein bisschen. Also zum Beispiel das mit Skatepunk, was mich da überhaupt irgendwie nie irgendwie dazu gebracht hat, irgendwie Skatepunk zu hören oder NoFX oder sonst irgendwas, weil das ja alles irgendwie wieder mit Leistung zu tun hat. Ne? Man muss irgendwie ein geiler Typ sein auf dem Skateboard. Ich stand da einmal drauf, bin da einen Berg runtergefahren, hab gemerkt, oh scheiße, ich kann mich nirgendwo festhalten, fall auf die Fresse, lass es lieber. Naja, schön auf dem Arsch drauf, dann kann man nicht mehr laufen. Ja, und irgendwie mit Alkohol verträgt sich sowas überhaupt nicht. Also das ganze Skate-Gedöns, ich komm aus einer Stadt, wo es halt viele Berge gibt. Ja. Ja, da kann man schön runterfahren, aber danach muss man wieder hochschieben oder was, ne? Also es ist ein Kopfsteinpflaster, ne? Altstadt und so. Also es war nicht so, das ist so meins. Ich meine, meine damaligen Kollegen waren ja auch alle in Südafrika Skater halt und dann, das war halt so, dass man auch immer dieses typische Bett runterdackeln und so, aber... Ja, es ist halt, für mich waren es halt damals so Typen wie so die, ich komme ja aus der Generation Zauberwürfel, ne, das war mir auch unbegreiflich, wie man da seine Lebenszeit opfern konnte, irgendwie diesen Zauberwürfel zu lösen. Das reicht ja, wenn es einer kann, ja super, geil, tschüss. Warum soll ich irgendwie da rumschrauben und das rausfinden? Oder da gab es damals so eine Zeit lang, da sind sie alle mit so Jojos rumgerannt und haben so tolle Tricks gemacht, ne? Irgendwie. Ja, ja. Ja, ich mein, sollen sie machen, aber. Hat man immer eine einfache Lösung. Da muss man einfach nur den Kleber ein bisschen locker machen. Ja, und das genau. Ist dementsprechend richtig, weil das ist auch gelöst. Ja. Ja, aber das macht man halt einmal und dann ist gut. Ja. Ja, und ist die Sache beendet. Nee, also ich konnte nie was mit anfangen, ne? Und auch musikalisch waren mir irgendwie auch diese Leute, die irgendwie an ihren Gitarren da so rumfriemeln und da irgendwie stundenlang da irgendwie für ein Solo üben, die waren mir auch total fremd. Ja, mir war es einfach zu happy, das war einfach nur so langweilig. Ja. Kann er bis Skatepunk. Und das Coole am Punk, das kann ja jeder und das ist das Schöne. Man muss nichts leisten, man muss es einfach nur machen. Ja, das stimmt tatsächlich. Auch mit keinem Taktgefühl, wie ich. Schafft ja, man das halt. Ich habe auch kein Taktgefühl. Ja. Ne? Und habe auch 10 Jahre in der Band gespielt oder in mehreren Bands gespielt. Man kann sich so durchmogeln. Ja, das stimmt. Und es fällt überhaupt nicht auf. Es geht ja auch eigentlich auch darum, dass man die Leute unterhält und nicht irgendwie zeigt, was man Tolles kann. Das auf jeden Fall. Man muss ja nicht die ganze Zeit rumposen. Ja. Ja. Bei eurer Band, gibt es da irgendwie zukunftsmäßig noch irgendwas oder seid ihr irgendwie so auf einem Level, wo er sagt, jetzt seid ihr mit keiner Reue irgendwie so weit, dass er so gerade weitermacht und fertig? Oder habt ihr irgendwie große Pläne? Ja, also jetzt plänemäßig, das ist. Meine 15 Lieder reichen, ne? Wer braucht mehr? Jo, also momentan ist irgendwie der nächste Plan, dass man irgendwie schafft, um ein paar neue, also 15 neue Lieder schreibt. Das wären ja 30 dann. Ja, aber so ein bisschen das Alte mit etwas Neues auffrischen. Mhm. Aber das ist alles noch in Planung. Das Problem ist halt einfach nur, unsere Band ist halt die Nebenband von der Nebenband oder die Nebenband Ja. Und ich meine, die anderen drei sind alle Musiker in ihren Bands und dann sitzt halt ab und zu, hat man so einen Ausflug mit keine Reue. Also. Ach so, die benutzen es als Ventil. So, um da mal ein bisschen Spaß zu haben. Und normalerweise machen sie richtige Musik in Anführungszeichen, oder? Ja, das ist mehr oder weniger, glaube ich, aus meiner Sicht den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, der Sifo, der den du mitbringen wolltest, der ist ja gerade mit seiner Band in Polen auf Tour. Ja, genau, der ist hier mit Destinova auf Polen-Tour. Dann sind die, also zuerst waren die jetzt, ich glaube, Tschechien halt. Mhm. Und jetzt sind die in Polen. Also die machen da jetzt 12 Tage lang von einer Stadt zur nächsten halt und touren da und versuchen mal die frohe Botschaft ihrer Band weiterzutragen. Ja. Komm, wir spielen mal Musik. Ja. Ich hätte hier noch was von einer Band, die heißt Dementia, die kommen aus Offenburg. Da würde ich jetzt gerne mal ein Lied spielen, das heißt Bomben auf Dresden. Das wäre fast historisch. Ja, wäre mal wieder eine Zeit. Sind schon lange keine Bomben mehr auf Dresden geflogen. Ja, alle gute Dinge sind drei. Wie drei? Einfach nur aus Prinzip. Also, die Reihenfolge stimmt jetzt, ja? Spiele mal ja. Dementia, eine Band aus Offenburg. Die Platte, oder die kann man sich auf Bandcamp kann man sich umsonst runterladen, heißt Wir anerkennen keine Autoritäten. Das ist so ein Insider-Gag. Kapiert man erst, wenn man irgendwie so ein Intro hört von einem Lied, das wahrscheinlich nicht Bomben auf Dresden heißt. Dementia aus Offenburg. Und hier ist immer noch Pogo Radio beim Mutterfunk. Und neben mir sitzt der Pablo von Keine Reue. Ja, das bin ich. Ja, wir sind ja quasi Berufskollegen. Wir machen ja die gleiche Scheiße. Ja. Scheiße. Geben und pflegen. Ja. Ja, du kommst so aus dem alten Branche, ich komme aus der Behindertenbranche, aber momentan sitzen wir ja beide auf dem gleichen Standpunkt, ne? Ja. Wie bist du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Das ist ja dein erster Beruf, ne? Bei mir ist das schon mein dritter. Also ich bin eigentlich durch einen Kumpel von mir, also der hat da immer rumgeschwärmt, wie cool ist es, mit Behinderten zu arbeiten, und ich dachte, ahnungslos wie man ist, nachdem man sein Fachabi hat, dachte ich, okay gut, machst du ein FSJ und dann tickst du daran mit Behinderten, und ich habe dann halt festgestellt in meinem FSJ, dass es mir sehr viel Spaß macht und dass man halt nicht morgens früh aufsteht und denkt, fuck, heute ist Arbeit, wieso? Ja. Und so bin ich halt auf. Was ich ja das Tolle an dem Job finde, dass ich nicht, meine Arbeit dient ja nicht irgendwie, dass irgendein Reicher sich einen Geldbeutel füllt und dadurch noch reicher wird. Ja. Sondern dass ich meine Arbeit irgendwie direkt eigentlich an jemanden geht, der die Hilfe benötigt. Ne? Ja, das stimmt. Aber ich meine, ich finde es halt nur schade, dass halt so viele Heime oder beziehungsweise Träger halt heute, also heutzutage dann immer mehr auf so Wirtschaftsleistungen gehen und immer, sag ich mal, die Mittel in wirtschaftlich erfolgreich sein müssen. Genau. Klar. Also ich meine jetzt ja aber nicht aus einem gewinndeckenden Option, sondern versuchen dann die Kohle effektiv einsetzen. Ja, ja. Also ich. So. Aber du bist ja auch, im Moment arbeitest du ja für eine Zeitarbeitsfirma, die ja auch mitverdient, ne? Mit jeder Stunde, die du arbeitest, verdient die mit. Ja, ja. Leider. Wäre mir auch nicht so lieb, aber das Problem ist halt einfach nur, irgendwie muss man halt irgendwie die Miete vernünftig bezahlen und hat auch irgendwie Bock, mal was mehr zu machen, als anstatt irgendwie den ganzen Tag lang irgendwie zu Hause rumzuhocken und dann von seinen paar 100 Euro zu leben, was ungefähr nach 2 Wochen weg ist, ja. Da ich mit kein Geld umgehen kann. Ja, klar. So eine Tätowierung kostet ja auch Geld, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Oder man hat so seinen guten Hinterhof-Tätowierer. Oder so, ja. Der es für ein bisschen Liebe macht. Sollen wir noch was spielen von Keine Reue? Hier, von deiner Band. Ja, können wir sind machen. Sind die Texte, von wem sind die eigentlich? Wer lässt sich sowas einfallen? Ich schreibe, Stevo schreibt und ein Kumpel von uns hat auch ein paar Lieder geschrieben. Ja, so jetzt. Das ist so queres. Ich würde mal sagen, das ist so das letzte Lied von Keine Reue. Danach spielen wir morgen was anderes. Such eins aus von den übrigen. Bullengeil, unser erstes. Bullengeil, ja. Sehr schlechte Aufnahme. Sehr schlechte Aufnahmequalität, aber es muss sein, ne? Ja, natürlich. Ja. Schrammel, schrammel, schrammel. Ja. Get in your gun, I wanna fuck you like a pun. Auch wenn ich werde ich nicht mehr, das ist so weit. Seid ihr wohl in meiner Weise und macht los und nicht mein Schwanz, ich bin dein Rachen. Trieb. Ja, dieser abwechselnde Gesang finde ich sehr gut. Ja, es klappt mal mehr oder weniger. Es erinnert mich so ein bisschen an Konflikt, die ja auch so einen abwechselnden Gesang haben bei ihrer Governor Mabel Force Platte. Nur namensweise sagen die mir Worte. Ja, also. Versuche ich seine zu drehen und gleichzeitig das Mikro zu halten. Ja, ja, es klappt irgendwie. Ja, ja. Ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch ein schönes Lied. Wir haben ja Weihnachten jetzt, das steht vor der Tür, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da können wir jetzt ein schönes Weihnachtslied spielen. Für alle Leute, die genauso viel mit Weihnachten anfangen können wie wir zwei. Die perversen Weihnachtsmänner, eine Band aus den frühen 80ern, aus Ludwigshafen, mit Bandmitgliedern von Werkkraftversetzern. Die hatten damals eine mächtige Demo organisiert für ein AZ für Ludwigshafen und alle haben sich als Weihnachtsmänner verkleidet. Geil. Und dann gab es halt dieses Bild, dass halt die Bullen irgendwie in diese nicht angemeldete Demo einschritten und die Weihnachtsmänner verprügelt haben. Was natürlich... Jedes Kind hat wahrscheinlich geheult. Ja, genau. Und also so wird es berichtet oder so stelle ich mir meiner Fantasie vor, wie es wirklich war, wissen nur wenige. Und dieses Lied entstand Die perversen Weihnachtsmänner mit Jingle Hell. Ich stelle mir das jetzt einfach nur vor, wie Eltern ihre Kinder erklären müssen. Stop it. talk to a call. Slain and glad, his fortune saved his life. We got him to a drifted bank, and we got a plan. General, general, general, the way. All my fun is right, but my soul is bad. General, general, general, the way. All my fun is right, but my soul is bad. Ja, der Hoshi hat natürlich auch noch ein Weihnachtslied für uns alle, Santa Claus von Die Pest, aber was wir jetzt aus technischen Gründen nicht spielen werden, falls uns mein Rechner in die Knie geht, wenn ich da auf den YouTube-Link klicke. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch 5 Minuten. Oh, ja. Keine Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. Das ist, was du noch sagen sollst, ja. Mach noch ein bisschen Werbung für deine Band, wann ist das nächste Konzert? Überhaupt nicht geplant, das ist meistens immer sporadisch. Also ihr seid für einen Kasten Bier immer zu haben, ne? Mehr oder weniger. Also ja. Kasten Bier und die Fahrkosten müssen schon rein sein. Das ja. Habe ich gelernt. Ja, das ist auf jeden Fall ganz gut. Ja, sonst wird wieder gemeckert von... Wir können ja mal zusammen mit Mülheim Asozial auftreten, ne? Ihr seid ja eigentlich, Blutsbrüder eigentlich, ne? Ja, Seid ihr eigentlich so Brüder im Geiste eigentlich, ne? Natürlich, ja. Wir sind Nacktheit pur und die schicken alles, was nackig ist, von der Bühne. Ja klar, die wollen sich halt auch nicht ihre Show stehlen lassen. Ja. Ich meine, klar, gerade bei der Steve muss immer zeigen, wer den längsten hat. Mhm. Also, das war auf jeden Fall beim letzten Konzert, hat er ganz brav Lümmel gezeigt. Ja? Ja. War ich sehr stolz. Im Sinner Club oder ja, was? Ja, genau. Wie heißt der Laden? Sinners Club. Sinners Club. Also für die, sonst unter Bizarre oder Mickens. 10.000 Namen, je nach Generation. Komischerweise war ich am Samstag nicht in diesem Sinners Club. Ich war in allen möglichen Läden, wo ich nicht mehr weiß, wie sie hießen. Pentagon hieß eins, glaube ich. Oh Gott. Na, ich bin ziemlicher. Ich mag keine andere Kneipen. Ich mag meine Kneipe mit meinen paar Alkoholikern an die Ecke und die ganzen Jugendlichen, die da rumhucken. Runter von meinem Rasen halt. Ja. Das war hier. Pablo aus Opladen hier. Und du reichst heute wieder zurück. Jo. Soll ich noch die Gästematratze aufblasen? Mit meinem Mund. Nee. Ich schaff das schon. Schaffst du noch? Ich hab's gefunden hierhin. Okay. Wir spielen jetzt noch ein Lied von. Was können wir noch spielen? Ich habe hier noch so ein paar Sachen. Du hast auch noch so Sachen mitgebracht, ne? Zum Beispiel, sag mal, was du irgendwie so. Dead End Boys, ne? Oder Pink Panzer? Was mach mal das? Pink Panzer. Das was sind Pink ist Panzer? Pink Panzer, die, das ist ein Nebenprojekt von den Sängern von Belltones und die covern Screwdriver, aber die fügen halt einfach nur schwulen Elemente dazu. Ja. Yeah. Und ich dachte, das wäre amüsant, da wir ja in Köln sind. Und das geht darum, dass man den Europa befreit von dem Kommunismus für den für den heutigen, richtigen schwulen Mann. Ja, aber das heißt ja Hebrewphobia, ne, das Album. Ja, haben die irgendwas gegen Hebräer oder was? Nö, ich glaube, das ist einfach nur so Verarsche alles von diesen ganzen, ja. Ist so wie sagt man, pflanzermäßig. Einfach so, den ganzen zieht man durch den Dreck, fühlt man das zu, was ja die Faschos nicht mögen. Ach so, ja. So wie heißen die, Pflanzer, ja? Genau. Oder Jew-Driver. Genau, ja. Ja, so wie Pflanzer und Jew-Driver halt. Ja, ja. So, die Nummer halt, ne? Ja, genau. Oder da gibt es noch so eine, australische Band, ja, egal. Das war auf jeden Fall wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 16.12. ist, dann halte ich meine Wiederholung. Tschüss. Bis nächste Woche.